stellen uns wie Ketzern nach. Nach unserem Blut sie trachten. Noch rühmen sie sich Christen auch, die Gott allein groß achten. Ach Gott, dir teure Ihre Schalkheit decken.